If you have your Bibles with you, wenn ihr eure Bibeln mit habt, please turn with me to Job chapter 19. Dann schlagen wir gemeinsam Hiob 19 auf. That's a funny verse for Easter, huh? Es ist ein lustiger Vers für Ostern. Job, what does Job have to do with Easter? Was hat Hiob mit Ostern zu tun? We'll find out. Wir werden es herausfinden. Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. I pray. Das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Job chapter 19. Hiob 19. Job writes, Hiob I know that my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. And that in the end he will stand upon the earth. Und dass am Ende auf der Erde stehen wird. Verse 26. And after my skin has been destroyed, Vers 26, und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, yet in my flesh, werde ich doch aus meinem Fleisch, that was destroyed, das zerstört war, zerschunden war, I will see God, werde ich Gott schauen, with the eyes that I once had, mit den Augen, die ich einmal hatte, as a human being, als Mensch, after I pass into the grave, wenn ich, nachdem ich ins Grab gestiegen bin, I will once again stand on the earth and see my God. Werde ich wieder auf der Erde stehen und meinen Gott schauen. Job was speaking of the resurrection. Hiob spricht von der Wiederauferstehung. And I have a question for us tonight. Und ich habe eine Frage an uns heute. Job said, Hiob sagt, I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In the Luther translation it says, doch ich weiß. No, it says, aber ich weiß. In the Elberfelder it says, doch ich weiß. And in the New American Standard it says, as for me, I know my Redeemer lives. Und in the New American Standard steht, so viel an mir ist, mein Erlöser lebt. So there's my question. Und hier ist meine Frage. As for you, if someone asked you, so viel an euch liegt, wenn euch jemand fragt, does your Redeemer live? Lebt dein Erlöser? What would you say? Was würdest du sagen? Of course we would say yes. Natürlich würden wir sagen, ja. And if they ask this question, how do you know that your Redeemer lives? Und wenn sie dann die Frage stellen, wie weißt du, dass dein Erlöser lebt? I have four answers that we could give tonight. Ich habe vier Antworten, die wir heute geben könnten. Moving from amazing to absolutely amazing. Und das bewegt sich von ganz unglaublich erstaunlich zu extrem unglaublich erstaunlich. If we were to look at the earth, wenn wir uns die Erde anschauen, now I checked these figures with Gerald Schmidt. Und ich habe das mit Gerald Schmidt überprüft. If the earth was the size of 2 euros, wenn die Erde die Größe von einem 2 Euro Stück hätte. Wait a second here. Has anybody got a measuring tape? I got one. Okay. Anybody have 1 euro? Hat irgendjemand 1 Euro Stück? Just throwing me off here. I need 1 euro. I don't know how I got 2 euros in my pocket. Okay, 1 euro. 1 euro. Is 2.3 centimeters. Hat 2,3 Zentimeter. And if we saw the sun right here. Und wenn wir jetzt die Sonne hier sehen würden. It would take 109 of these next to each other to give us the width of the sun. Dann bräuchten wir 109 Stück von dem nebeneinander, um den Durchmesser which der Sonne would give zu us exactly 2.5 meters. Und dann hätten wir genau 2,5 Meter. Can you picture that right there? Könnt ihr euch das hier vorstellen? There's the earth. Hier ist die Erde. And there's the sun. Und da ist die Sonne. How do we know our Redeemer lives? Wie wissen wir, ob unser Erlöser lebt? Because his signature is in the sky. Weil seine Unterschrift im Himmel ist. His signature is in creation. Die Unterschrift ist in der Schöpfung. Every time you look at the sun out there when it rises and sets. Jedes Mal, wenn du die Sonne ansiehst, wie sie aufgeht und untergeht. You just picture this euro next to it. Dann stell dir einfach den Euro daneben vor. And you realize how huge that sun is. Und dann erkennst du, wie groß die Sonne ist. If you combined all the planets together. Und wenn du all die Planeten zusammen verbinden into würdest. Into a mass. In einen einzigen. All nine planets. It would take seven. The sun is 750 times bigger than all the planets put together. Dann wäre die Sonne immer noch 790 mal größer als alle Planeten zusammen. God's signature is in creation. Gottes Unterschrift ist in der Schöpfung. I know that my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. It's amazing that the sun sets and the sun rises 24 hours a day all over the world, isn't it? Es ist erstaunlich, dass die Sonne immer wieder aufgeht und untergeht alle 24 Stunden. Somewhere in the world it's always rising and setting. Irgendwo in der Welt geht sie immer auf und unter. Creation testifies of the Creator. Die Schöpfung zeugt vom Schöpfer. But that's just a small one. Und das ist nur ein kleines. Let's go to the second one. Gehen wir zum zweiten. I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Because the tomb was empty. Weil das Grab leer war. Now if you turn with me to Matthew chapter 27. Wenn ihr mit mir Matthäus 27 aufschlagt, we will read something very interesting. Dann lesen wir hier etwas sehr Interessantes. The burial of Jesus. Das Begräbnis von Jesus. Okay, verse 57. In Vers 57. As evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Joseph. Who had himself become a disciple of Jesus. Der selbst auch ein Jünger Jesu war. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. And Pilate ordered that it be given to him. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth and placed it into his own new tomb that he had cut out of the rock. Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. Die er in den Felsen ausgehauen hatte, und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. Und er ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. The next day, the one after the preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgte, versammelte sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days, I will rise again. Und sie sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3rd Tag. Otherwise his disciples may come and steal the body and tell people that he has been raised from the dead. Damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. This last deception will be worse than the first. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Take a guard, Pilate answered. Und Pilatus sprach zu ihnen, es sollte eine Wache haben. This is a Roman guard. Das ist ein römischer, go, eine römische Wache. Make the tomb as secure as you know how. Geht hin, sichert es so gut ihr könnt. So they went and made the tomb secure. Sie aber gingen hin und sicherten. By putting a seal, a Roman seal, on the stone. Nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. And posting the guard. Und haben die Wache aufgestellt. What does this mean? Was bedeutet das? This means that on Sunday morning, das bedeutet, dass am Sonntagmorgen, when the tomb was empty, als das Grab leer war, where's the body? Wo ist der Leib? Well, I don't know. Ich weiß nicht. Well, who had the body? Wer hatte den Leichnam? If the disciples had the body, wenn die Jünger den Leichnam hätten, They could have buried him somewhere in the mountains or in the garden somewhere and said he rose from the dead. Dann hätten sie ihn irgendwo in den Bergen oder im Garten vergraben können und sagen, er ist von den Toten auferstanden. But the fact that the Jewish leaders wanted to prevent them from stealing it, aber durch die Tatsache, dass die jüdischen Führer es verhindern wollten, dass sie ihn stehlen können, actually set up the most historically proven event in history. Das hat eigentlich dazu geführt, zu dem am meist bewiesenen historischen Ereignis. This is what Josh McDowell says. Und das sagt Josh McDowell. There are more facts to prove the resurrection. Es gibt mehr Beweise, um die Auferstehung than zu any other ancient event in history. Beweisen als irgendeine andere antike Ereignis you der Vergangenheit. Bring it into a courtroom. Und ihr könnt es in einen Gerichtssaal bringen. Who had the body? Wer hatte den Leichnam? The people who hated Jesus the most. Die Menschen, die Jesus am meisten gehasst haben. Who had the body? Wer hatte den Leichnam? The people who would least benefit from him resurrecting. Die Menschen, die am allerletzten, die als allerletztes einen Profit daraus hätten, dass er auferstanden ist. And they had the body under Roman authority. Und sie hatten den Leichnam unter römischer Autorität. The stone was sealed. Der Stein war versiegelt. That means it was like he's in there. Der ist wirklich da drinnen. Anybody who breaks a Roman seal, und irgendjemand, der ein römisches Siegel would bricht, be executed. Der wird sofort hingerichtet. And even more than that, und noch schlimmer, tortured to death. Der wird zu Tode gequält. You don't break the Roman seal. Du brichst nicht das römische Siegel. And then the Roman guard. Und dann die römische Wache. Josh McDowell says it was 18 men. Josh McDowell sagt, es waren 18 Männer. 16, I think they were in rotation. Und die haben sich abgewechselt. I believe it was 6, 6 and 6. Ich glaube, es waren 6, 6 und 6. And 6 would sleep, 12 would be up. Und 6 schlafen, 6 sind auf. And these men could protect anything from a small army. Und diese Männer, die könnten irgendetwas von einer kleinen Armee verteidigen. A guard. These men were trained. Das war eine Wache, die Männer waren so trainiert. So where's the body? Wo ist der Leichnam? Stolen? Gestohlen? Oh, by who? Durch wen? Fishermen. Fischer, probably Peter, James, you know, one Petrus, of those guys. Jakobus, einer von denen. Really? Wirklich? Let's take this into a courtroom and explain this to the judge. Nehmen wir das jetzt in einen Gerichtssaal und erklären das dem Richter. Yeah, I mean, we had the guard, the seals. Wir hatten die Wache, wir haben den Siegel. Explain to me how a fisherman got past the 16, 18 guards. Erklär mir, wie Fischer bei diesen 16 oder 18 Wachen vorbeikommen. Roll the stone away. Und den Stein wegrollen. Broke the seal. Das Siegel brechen. And nobody, there's no witnesses. Und es gibt keine Zeugen. The tomb was empty. Das Grab war leer. And the angel descended from heaven. Und ein Engel ist vom Himmel gekommen. To roll away the stone. Um diesen Stein wegzurollen. Not to let Jesus out. Nicht um Jesus rauszulassen. To let us in. Sondern uns reinzulassen. To show us that he's not there anymore. Um uns zu zeigen, dass er nicht mehr da ist. The tomb is empty. Das Grab ist leer. I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Because the tomb is empty. Weil das Grab leer ist. Do you know how quickly Christianity could have been squelched? Seht ihr, wie schnell das Christentum ausgelöscht hätte werden können? Here's the disciples in the temple area saying, "He is risen." Da sind die Jünger im Tempelbereich und sagen, er ist auferstanden. And then the high priests and all them hear about this. Und dann hören die Hohepriester und alle davon. What are they saying down there? Was sagen die da unten? They said he's risen. Er sagt, er ist auferstanden. This is gonna be fun. Das wird lustig. Oh boy, go get the body. Holt den Leichnam. Get the body. Holt den Leichnam. What body? Welchen get Leichnam? The body. Na, den Leichnam. We have the body, right? Wir haben doch den Leichnam, oder? No. Nein. Wait, you sealed the tomb, right? Du hast das Grab versiegelt. Ja. Mm-hmm. You put a guard on it, right? Und eine Wache aufgestellt. Ja. Ja. Where's the body? Wo ist der Leichnam? Don't give me this. Give me the body. Erzählt mir nicht sowas. Gebt mir den Leichnam. It's gone. Er ist weg. Where is it? Wo? Don't know. Keine Ahnung. Question the guards. Frag die Wache. What happened? Was ist passiert? It's like a thing came down from heaven. Da ist so ein Ding vom Himmel gekommen. And there was this like earthquake and und dann war dieses Erdbeben. The seals all broke. Das Siegel ist gebrochen. Next thing I knew, somebody was waking me up. Und das nächste, was ich weiß, jemand hat mich aufgeweckt. And here I am. Und jetzt bin ich da. The tomb was empty. Das Grab war leer. Number 3. Nummer 3. I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Number 1, because his signature is in the sky. Erstens, weil seine Unterschrift im Himmel ist. Number 2. Zweitens, the tomb was empty. Das Grab war leer. By the way, you know, when we made this cross this week, wir haben diese Woche das Kreuz gemacht. I had the one from last week here, you know. Und letzte Woche war ein anderes da. And during the week I went to the back of it. Und während der Woche bin ich auf die Rückseite gegangen. And I thought, und ich dachte, this is the way the cross looked. Es sollte andersrum aussehen. The round part, like a tree. Das Runde, so wie ein Baum. I gotta get some more wood. So we went to Pastor Matt's and we got this wood. Und mit Pastor Matt, wir haben dieses Holz dann besorgt. And the closer you get to it, und je näher ihr hinkommt, the more awesome it is. Desto unglaublicher ist es. I mentioned this, I don't know, this week. In the workshop, I hung on these nails. Ich habe das diese Woche erwähnt. In der Werkstatt habe ich mich an diese Nägel festgehalten. And I stood on that one. Und ich habe mich auf das andere gestellt. 30 seconds, I had such pain coming down my forearms. Nach 30 Sekunden hatte ich so einen Schmerz am Unterarm. Unbelievable what Jesus went through. Unbelievable. Unglaublich, was Jesus durchgemacht hat. For us. Für uns. But he rose from the grave. Aber er ist auferstanden vom Grab. Number 3. Nummer 3. I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Because he changed my life. Denn er hat mein Leben verändert. Isn't that amazing? Ist das nicht schön? How many people, you know, I was in Saddleback Church and I was going through their office area. Ich war in der Saddleback-Gemeinde und ich bin so durchs Bürogebäude gegangen. And I had my camera with me. Und ich hatte meine Kamera bei mir. They have all these pictures on all the walls everywhere. Und überall diese Bilder an den Wänden. And I saw this one picture. Und ich habe ein Bild gesehen. And it was a picture in a stadium. Und es war ein Bild aus dem Stadion. The church meets together once a year or so in a stadium. Die Gemeinde trifft sich einmal im Jahr oder so im Stadion. There's so many. Weil es so viele sind. And they all held a sign. Und die haben alle ein Schild hochgehalten. That said, my life changed. Und darauf ist gestanden, mein Leben hat sich verändert. And this is what the resurrection is all about. Und darum geht's in der Auferstehung. About changed lives. Es geht um veränderte Leben. Don't measure our church by how many come. Miss nicht unsere Gemeinde daran, wie viele kommen. Measure our church by how many changed lives there are. Miss die Gemeinde daran, wie viele veränderte Leben da sind. The only one that can change my life is the resurrected Christ. Der einzige, der mein Leben verändern kann, ist der auferstandene Christus. If I try to change myself, I'll just become proud. Wenn ich mich selbst versuche zu verändern, dann werde ich nur stolz. Self-righteous. Selbstgerecht. I'll be so impatient, so unloving, everything. Ich werde so ungeduldig sein, so lieblos alles. My life was changed. Aber mein Leben hat sich verändert. If someday we met in the soccer stadium, wenn wir uns eines Tages im Fußballstadion treffen, I'm believing it, you know. Ich glaube daran. I'm not believing it for numbers. Ich glaube nicht wegen den Zahlen. I'm believing it for changed lives. Sondern ich glaube wegen veränderten Leben. Because I know when I was 18 years old. Denn ich weiß, als ich 18 Jahre alt war. I know what my life was like. Da habe ich gewusst, wie mein Leben ausgesehen hat. I know the darkness that I lived in. Ich kannte die Dunkelheit, in der ich lebte. The loneliness at night. Die Einsamkeit in der Nacht. And the fear of the future. Und die Angst vor der Zukunft. The fear of death. Die Angst vom Tod. Thinking, I hope God doesn't exist. Und ich habe gehofft, Gott because existiert if he does, I will surely not be with him. Denn wenn er existiert, dann werde ich sicher nicht bei ihm sein. And this the horror of living separated from God. Und dieser Schrecken, getrennt von Gott zu sein. And then the day this woman comes into my life. Und dann kam diese Frau in mein Leben. At the university, auf der Universität, and witnesses to me, und gibt mir Zeugnis, tells me that Jesus is alive, und erzählt mir, dass Jesus lebt, that I could be born again, und dass ich wiedergeboren sein kann, that I could know him, und dass ich ihn kennen kann. And then that day I prayed, I think it was room 101 or 201. Und an dem Tag, an dem ich gebetet habe, ich glaube, es war im Raum, im Zimmer 201. Yeah. And with five people. Mit fünf Menschen. And we prayed. Und they said, gebetet. Rob, receive Jesus into your life. Und sie haben gesagt, Rob, empfange Jesus in dein Leben. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren ist, dann wird er das Königreich Gottes nicht sehen. Okay. Okay. You have to be born of the Spirit. Du musst vom Geist geboren sein. Okay. Okay. You want to pray with us? Willst du mit uns beten? Okay. Okay. Let's pray. Lass uns beten. You repeat after us, Rob. Und du sprichst uns nach, Rob. Okay. Okay. Say this prayer. Sag dieses Gebet. Dear God, forgive me. Lieber Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Dear God, forgive me. Lieber Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Open the door. Öffne die Tür. Come in. Komm rein. Open the door and come in, Lord. Öffne die Tür und komm herein, Herr. Save me. Rette mich. Forgive me. Vergib mir. Save me, forgive me. Rette mich, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Congratulations, Rob. Gratuliere, Rob. God bless you. Gott segne dich. Thank you. Danke. Right. Yeah. Right. Hey, see you guys next week. Wir sehen uns nächste Woche. I remember walking out of that room. I can remember it like it was yesterday. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie ich aus dieser Tür rausgegangen bin. What just happened? Was ist gerade geschehen? I went home. Ich bin nach Hause gegangen. I've been having nightmares for weeks. Und ich hatte davor für Wochen lang horrifying Albträume, nightmares. Ganz schreckliche Albträume. I had to keep the light on. Und ich musste das Licht brennen lassen. I came home that night. Und ich bin diese Nacht heimgekommen. Normally my hand was shaking. Normalerweise hat die Hand gezittert. Now it was calm. Und jetzt war sie ganz ruhig. Wow. I remember looking at my hand like that. Und ich erinnere mich, wie ich meine Hand so angesehen habe. I laid into bed. Und ich bin ins Bett gegangen. Had the light on in case we had nightmares. Und ich habe das Licht angehabt, normal im Falle, dass ich Albträume habe. But then I got out of bed. Und dann bin ich ins Bett. Click. I turned the light off. Und ich habe das Licht abgedreht. But it didn't seem like the light had gone off. Aber es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das Licht jetzt ausgegangen. So I lay down. Ich habe mich hingelegt. And then I woke up. Und dann bin ich aufgewacht. And it was morning. Und es war in der Früh. And I thought, wow, that was nice. Und ich dachte, wow, das war schön. Peace. Friede. Peace. Friede. What, it happened every single night. Und das ist jede Nacht so gewesen. I went back the next week. Ich bin nächste Woche zurückgegangen. To room 201. In dieses Zimmer 201. Hi Rob, how you doing? Hi Rob, wie geht's dir? How is your first week as a born again believer? Wie war deine erste Woche als wiedergeborener Christ? Very peaceful. Das war sehr friedvoll. Can we read you a verse, Rob? Können wir deinen Vers vorlesen, Rob? Sure. Natürlich. It's right here in Philippians chapter 4, verse 6. In Philippa 4, Vers 6. Be anxious for nothing. Fürchte dich nicht. But in everything through prayer and supplication. Aber in allem im Gebet. With thanksgiving. In Danksagung. Make your requests known unto God. Lass deine Bitte vor Gott kommen. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Wird dein Herz und deinen Verstand in Christus Jesus beschützen. My life had changed. Mein Leben hat sich verändert. How do I know my Redeemer lives? Wie weiß ich, dass mein Erlöser lebt? He changed my life. Er hat mein Leben verändert. But there's something more. Aber es gibt noch mehr. There's one more. Es gibt noch eins mehr. And I think many of us miss this. Und ich denke, dass viele von uns das vermissen. We would give our life. Wir würden unser Leben geben. We would go to prison. Wir würden ins Gefängnis gehen. We would debate with people. Und wir würden Debatten führen because mit Menschen. We know he changed our lives. Denn wir wissen, dass er unser Leben verändert hat. And yet, many times we miss the fourth one. Und doch vermissen wir oft das vierte. I want you to listen to this. Und hört genau hin. I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Because weil I spoke with him this morning. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. It's amazing. Das ist schön. How many of us have followed through with that kind of walk with the Lord? Wie viele von uns sind in dieser Art mit Gott gegangen? We know he changed our life in the past. Wir wissen, dass er unser Leben in der Vergangenheit verändert hat. But the present is a little troublesome. Aber die Gegenwart ist etwas mühsamer. I know my Redeemer lives. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Because I spoke with him this morning. Denn ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. I've been keeping a journal over the last month about my walk with the Lord. Ich führe in den letzten Monaten ein Tagebuch über meinen Wandel mit Gott. I would recommend it to every single person in our church. Und ich empfehle es jedem Einzelnen in dieser Gemeinde. A little book. Ein kleines Buch, where you ask God questions. Wo du Gott Fragen stellst. Specific questions. Ganz spezifische then Fragen. You spend time in his word. Und dann verbringst du Zeit in seinem Wort. And you see if God doesn't speak. Und du wirst sehen, ob Gott nicht sprechen and wird. When God begins to speak, und wenn Gott zu sprechen beginnt, you know your Redeemer lives dann weißt right du, now. Dass dein Erlöser lebt, und and zwar he jetzt. He's conscious of me. Und ist mir meiner bewusst. I've asked God 18 questions in the last 3 weeks. Ich habe Gott 18 Fragen gestellt in den letzten 3 Wochen. He's answered almost all of them. Und hat beinahe alle von ihnen beantwortet. I asked him about my sickness. Ich habe ihn über meine Krankheit befragt. It was about the sixth or seventh question on das war so die sechste oder siebte Frage. I took a walk. Ich habe einen Spaziergang gemacht. I read gemacht. Philippians 3:15. Ich habe Philipper 3:15 gelesen. It says that God will speak to you clearly. Es heißt, dass Gott zu dir sehr klar sprechen wird. Okay. Okay. Okay. Got myself a book. Ich habe mir ein Buch gekauft. Got myself a pen. Einen Stift. In the middle of the page I said question for God. Und in der Mitte der Seite habe ich geschrieben eine Frage für Gott. Number 6. Nummer 6. How am I to think about my sickness? Was soll ich über meine Krankheit denken? Rob. Put the time, the date. Und ich habe die Zeit und das Datum hingeschrieben. I said, I'll be waiting for the answer. Und ich habe gesagt, ich warte auf die Antwort. And they began to come. Und sie fingen an zu kommen. What should I think? Was soll ich denken? And like this thunderclap from heaven said, don't worry. Und wie ein Donner aus dem Himmel kam es, fürchte dich nicht. Okay. Okay. I stopped my curb. I said, ich bin gehalten, habe es aufgeschrieben. I got it. Now those thoughts were not in my mind at all. Und diese Gedanken waren nicht in meinem Kopf. If anything was in my mind, it was the opposite. Und wenn irgendetwas in meinem Kopf war, dann war es das Gegenteil. And it came like, phew. Und es kam plötzlich. Now you read in Revelation chapter 2 and 3 and you'll see that the Apostle John says und in Offenbarung 2 und 3 seht ihr, dass der Apostel Johannes sagt, he that has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 7 times. 7 Mal. The Spirit of God is speaking to us. Der Geist Gottes spricht zu uns. Personally. Persönlich. Very personally. Sehr persönlich. I went for another walk. Und ich bin habe noch einen Spaziergang gemacht. Came through and that question came. I said, oh, there's the question again. Anything else? Und war noch eine Frage. I see, and the Lord said, yeah, I'll give you something else on that one question. Und der Herr hat gesagt, ja, ich gebe dir noch eine Antwort auf diese Frage. In your weakness, my strength is perfected. In deiner Schwachheit wird meine Kraft vollendet. Don't despise the situation. verachte diese Situation nicht. Because I will use you in a greater way in your weakness. Denn ich werde dich in einer großartigeren Weise verwenden in deiner Schwachheit. God, how do you spell weakness, Lord? Wie schreibt man Schwachheit? Okay, got it. Okay, thank you very much. Danke. And by the way, und übrigens, Rob, you would never be here in California if you didn't get sick. Du wärst nicht hier in Kalifornien, wenn du nicht diese Krankheit hättest. Right, got that, California. California with, I got it, okay. God speaks. Gott spricht. When God begins to speak, wenn Gott anfängt zu sprechen, you know that you know that you know that you know it was Him. Dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass er es war. Because his spirit testifies. Denn sein Geist gibt Zeugnis. There's no mistake. Da gibt es keinen Irrtum. Oh, I can, you know, somebody can make stuff up and say, God told me this, God told me that. Jemand kann etwas erfinden und kann sagen, ja, Gott hat mir dies und jenes gesagt. People throughout history play that game. Und Menschen lieben es, dieses Spiel But zu spielen. We're talking about people who really fear God. Aber wir sprechen hier von Menschen, die Gott wirklich and fürchten. Who really want to serve God. Und die wirklich Gott dienen möchten. And walk with God. Und mit Gott gehen. I know my Redeemer lives because I spoke with him this morning. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, weil ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Could I say that tonight? Könnte ich das heute Abend sagen? Can I recall the last 7 days? Kann ich mich an die letzten 7 Tage erinnern? And recall a moment where the Lord spoke to me? Und mich an einen Moment erinnern, wo Gott zu mir gesprochen hat? God wants to speak to us about so many things. Gott möchte über so viele Dinge mit uns sprechen. About our future. Über unsere Zukunft. What we should be doing. Was wir tun sollten. What we should not be doing. Und was wir nicht tun sollten. God wants to speak to us. Gott möchte zu uns sprechen. And when we talk to people and counsel each other. Und wenn wir zu Menschen sprechen und Seelsorge geben. In our small groups. In unseren Kleingruppen. Did you ask the Lord? Hast du Gott gefragt? Well, you know, I need this job and I'm not really sure if I should take that job. And, you know, ich brauche wirklich diesen Job hier. Ich weiß nicht, ob ich den oder den anderen nehmen soll. What do I do? Was soll ich machen? Did you ask the Lord? Hast du den Herrn gefragt? Should we ask the Lord together? Sollen wir gemeinsam den Herrn fragen? This is not something bizarre. Das ist nichts Bizarres. This is the normal Christian life. Das ist das normale Christentum. Write the question on a piece of paper. Document it. Die Frage auf ein Stück Papier dokumentiert. And ask the Lord. Und frag den Herrn. And when God begins to speak, und wenn Gott anfängt zu sprechen, we get such a hunger to be in His Word. Dann werden wir so hungrig werden, in seinem Wort zu sein. I can guarantee you, und ich kann euch garantieren, that your favorite time of the day, dass euer bevorzugte Zeit des Tages, will be to open your Bible. Das sein wird, die Bibel zu öffnen. Can you picture that? Könnt ihr euch das vorstellen? For some it's like, no way. Like, oh man. Für manche ist es, nein, auf gar keinen Fall. I never read my Bible. I mean, I don't even bring it to church. Ich lese meine Bibel nie. Ich bringe sie nicht mal in die Gemeinde mit. Yeah, we're not talking about reading the Bible. We're talking about hearing from God. Aber ich spreche hier nicht von Bibellesen. Ich spreche davon, von Gott zu hören. And going with expectation. Und mit Erwartung zu gehen. It's just absolutely awesome. Das ist so unglaublich. I have never had such an experience. I don't even know how I could not have kept a journal all these years. Ich weiß nicht mal, wie ich all diesen dieses Tagebuch nicht führen habe können in der Vergangenheit. You know, it's just all in your memory somewhere drifting away. Es ist irgendwo in eurer Erinnerung und es verschwindet. I was reading this afternoon and I thought, I asked God that question. Und ich habe heute Nachmittag darin gelesen und habe mir gedacht, was, ich habe diese Frage Gott gestellt? That's an awesome question. Wow, das ist eine super Frage. Wow. This is how we need to live. Und so sollten wir leben. I'm absolutely convinced. Ich bin absolut überzeugt. I give my life for it. Und ich gebe dafür mein Leben. That we can be part of a Jesus revolution that will shake this country. Dass wir Teil einer Jesus-Revolution sein könnten, die dieses Land erschüttert. I will never be the same after my trip to California. Und ich werde niemals mehr dasselbe sein nach meiner Reise nach Kalifornien. You know, when you're in a church and you see nearly 6,000 young people flocking in. Wenn ihr in einer Gemeinde seid, wo ihr seht, wie 6,000 junge Leute and you say, nacheinander reinkommen. Why? Und why do you come here? Und warum, warum kommst du hier? Into this place like it was a concert? Wieso kommen so viele Leute da rein, als wäre es ein Konzert? And they're all early. There's no one coming in late. They're all there before it starts. Und die kommen alle, bevor der Gottesdienst beginnt. Da ist keiner zu spät. It's a move of God. Es ist eine Bewegung von Gott. And this, I really believe this is what God is calling us to. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns dazu beruft. And when we talk about people, und wenn wir über Menschen sprechen, we're talking about changed lives. Dann sprechen wir über veränderte Leben. I was so blessed by that. I went to see Pastor Matt and the kids on Monday night while they were out somewhere in the woods. I don't know where they were. Ich war so gesegnet. Ich habe Pastor Matt und die Jugendlichen besucht, wie sie da irgendwo in den Wäldern waren. Yeah. And I was so amazed. Und ich war so erstaunt. Now, I have to confess here, you know. Ich muss das bekennen. I was standing in the worship and then Eric was leading the songs. Und ich stand hier in der Anbetung und Eric hat die Lieder geleitet. Und er hat ein Lied beendet. And then he says, okay, if anybody would like to pray. Und er sagte dann, wenn irgendjemand beten möchte. And inside of me, I kind of like. Und innerlich dachte ich mir. Eric doesn't know teenagers very well. You know? Eric kennt die Teenager nicht so gut. Nobody's going to pray. Niemand wird beten. That was a dumb move, Eric. Das war falsch. I thought, well, you know what? I'll pray. No one's going to pray. That's pretty, you know. Ich dachte, ich werde beten, weil sonst niemand beten wird. Do you know how many people prayed after me? Wisst ihr, wie viele Leute nach mir gebetet haben? I was ashamed of myself. Ich habe mich sehr geniert. I mean, like 35 of the most incredible prayers you could hear came right after me. 35 der unglaublichsten Gebete, die ihr hören könnt, sind nach mir gekommen. And I thought, where am I? Who are these kids? Und ich habe mir gedacht, wo bin ich hier? This is unbelievable. And I want to be part of a Jesus revolution. Und ich will Teil einer Jesus Revolution sein. I want to see hundreds and hundreds of people's lives changed. Ich möchte sehen, wie Hunderte und Hunderte Menschenleben verändert werden. Locally, nationally, Tausende lokal und in der Nation. And globally. Und global. This is what's on my heart. It burns on my heart. Und das brennt auf meinem Herzen. And it all starts. Und das beginnt alles, I know my Redeemer lives. Dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. I can't wait to get home tonight. Ich kann es nicht erwarten, heute Abend nach Hause zu kommen. And open my Bible at my desk. Und meine Bibel zu öffnen auf meinem Schreibtisch. Smile to God. Und Gott anzulächeln. Say, here und sagen, go. Talk to me. Gott spricht zu mir. Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. You always do. Du tust das immer. Every time. Jedes Mal. Do you know what happens? When God speaks to you, wenn Gott zu euch spricht, you don't want to sin. Dann willst du nicht sündigen. You don't want to be proud. Du willst nicht stolz sein. Because this reality of communicating with the creator of the universe. Denn diese Realität mit dem Schöpfer des Universums direkt zu kommunizieren. Is so precious. Ist so wertvoll. That you would not want to grieve it for anything in the world. Dann möchtest du das nicht betrüben für irgendetwas in der Welt. And that's where revival begins. Und genau da beginnt right Erweckung. There. Genau da. I don't want to grieve God. Ich möchte Gott nicht betrüben. And when we've got a group of people who don't want to grieve God. Und wenn wir viele Menschen hier haben, die Gott nicht betrüben because wollen. Because he's so real. Denn er ist so real. Revival breaks out. Dann wird Erweckung ausbrechen. And I just have, you know, I was every church I went to. In jede Gemeinde, in die ich gegangen bin. Had 5, 6, 7, 17 church services on the weekend. Hatte 5, 6, 7, 17 Gottesdienste am Wochenende. I thought, unbelievable. Und ich habe mir gedacht, unglaublich. And I like to start a Saturday night. Coming September, Saturday night service. Ich möchte im September mit einem Samstagabend Gottesdienst beginnen. Open up new doors, new neue Türen zu öffnen. It was amazing to be with the Latinos yesterday. Das war unglaublich gestern mit den Latinos zu sein. Anyway, I'm talking too much. Okay. If you want, write a question for God in the back of your Bible. Und wenn du möchtest, dann schreib auf der Rückseite deiner Bibel eine Frage für And Gott. He will answer you. Und er wird dir antworten. And if he doesn't answer, ask him why. Und wenn er nicht antwortet, frag ihn warum. Why don't you answer me? Warum antwortest du mir nicht? He'll answer that question. spätestens diese Frage wieder beantworten. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you today. Danke heute for who you are. Dafür, wer du bist. That you are personal. Dass du persönlich bist. That the creator of the universe, der Schöpfer des Universums, came to earth and died on a cross. Ist auf die Erde gekommen, um am Kreuz zu sterben. Rose from the dead. Und von den Toten auferstanden. And then stepped into our lives. Und dann in unser Leben hineingetreten. And now wants to walk with us every day. Und jetzt möchte er mit uns gehen jeden Tag. Maybe there's someone here tonight you've never received the Lord. Vielleicht ist jemand heute Abend hier, der Gott noch nie empfangen hat. Say, God, forgive me. Sagen Sie, Gott, vergeben Sie. Cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dir gehören. I want to talk to you. Ich möchte mit dir reden. When I die, I want to be with you. Wenn ich sterbe, möchte ich mit dir sein. Someday. Eines Tages. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.